Schon sehr früh war mir klar, weder wie meine Mutter noch wie Tante Martel werden zu wollen. Nicht so gefallsüchtig wie die eine, nicht so gestutzt wie die andere. Das Schauspiel der schwesterlichen Opposition, das sich vor meiner Nase abspielte, brachte es mit sich, dass ich sämtliche Frauen, ob sie mir in der Realität, in Märchen oder Kinderbüchern begegneten, automatisch in zwei Lager einteilte, die Mutterartigen und die Tanteartigen. Die Protagonistinnen beider Lager wiederum waren pädagogisch skrupellos genug, mich vor dem jeweils anderen zu warnen. »Wenn du so weitermachst, wirst du wie Martel«, drohte meine Mutter, wenn ich wieder einmal zu laut, zu zornig, zu aufsässig gewesen war. Fiel ich über eine Tafel Schokolade her, schrie meine Tante, »Ach Gott, Kind, du bist schon wie dein Mutter!« Ich strebte einen Kompromiss an. Mein unbewusstes Ziel, so würde ich es heute formulieren, war es, einen Mittelweg zwischen Rosas übertriebener und Martels neutralisierter Weiblichkeit zu finden. Dem mütterlichen Vorbild zu entgehen, fiel mir schon durch meine Liebe zum Sport leicht. Meine Mutter verachtete ihn. Sie hielt jedwede sportliche Betätigung für vulgär und für ein Zeichen sozialer Deklassierung. In den Turnverein von Herzog und Aurach einzutreten, worum ich lange vergeblich bettelte, konnte sie mir noch verbieten. Aber sie konnte nicht verhindern, dass ich im Sportunterricht des Erlanger Gymnasiums zu den Besten zählte. Ich war eine begabte Leichtathletin, der 100-Meter-Lauf meine Lieblingsdisziplin. Der Sport bewahrte mich vor der kapriziösen Puppenhaftigkeit, die mir an meiner Mutter auf die Nerven ging. Schwieriger war es, der Nonnenhaftigkeit zu entgehen, die ich an Tante Martel beobachtete. Vermutlich lobte sie meine Sportlichkeit auch deshalb so überschwänglich, weil sie unsere Wesensgemeinschaft zu festigen schien, die Allianz von Patentante und Patenkind. Nur wollte ich in diese Allianz nicht bedingungslos hinein, zumindest nicht um den Preis, den Martel für ihren Natürlichkeitskult bezahlte, indem sie als Frau verschwand. Meine früheste Berufsidee dürfte dem Wunsch entsprungen sein, mich gegen ihr Schicksal zu impfen. Ich wollte Schauspielerin werden. Ein Beruf, der in der Essenz in nichts anderem besteht, als darin, sich zu zeigen und gesehen zu werden. 2 Jahre vor dem Abitur ging ich, ohne meinen Eltern ein Wort davon zu sagen, zur Berufsberatung und ließ mir Adressen von Schauspielschulen geben. Ich verfasste ein Dutzend handschriftlicher Bewerbungen und schickte sie ab. Eine andere Strategie fiel mir nicht ein. Natürlich antwortete keine einzige Schauspielschule auf den unbeholfenen Wisch einer Gymnasiastin, die nicht einmal eine Rolle oder dramatische Szene nennen konnte, für die sie sich präpariert hatte. Die Idee, auf der Bühne zu stehen, verließ mich jedoch lange nicht. Viele Jahre später, ich war längst als Journalistin tätig, trat ich einem Berliner Amateurensemble bei, das von einer polnischen Schauspielerin geleitet wurde. Wir spielten ausschließlich polnische und russische Stücke und führten sie in einer alten Fabriketage in Neukölln auf. Es klingt wie ein Witz, aber meine beste Rolle war die der Mascha in Anton Tschechows 3 Schwestern. Als ich nach Tante Martels Tod den Inhalt ihrer Schubladen und Schränke sortierte, fand ich in einem Album ein Foto, von dem ich mir im ersten Moment sicher war, es zeige meine Mutter. Dermaßen ähnlich sieht ihr die junge, vielleicht 18-jährige, vielleicht 20-jährige, im Halbprofil abgebildete Frau, die so heiter und verträumt an der Kamera vorbeischaut, als bemerke sie gar nicht, dass sich in dieser Sekunde das Objektiv auf sie richtet. Sie sitzt in einem Polstersessel, ein Arm liegt entspannt auf der Lehne, der andere locker auf den übereinandergeschlagenen Beinen. In ihrem Gesicht lag eine Stimmung, für die mir der Ausdruck »stilles Glück« einfiel. Ich drehte das Foto um und las auf der Rückseite »für Martel«. Keine Jahreszahl, keine Ortsangabe, kein Name des Fotografen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Ich habe keine Vorstellung, wo, mit wem und wann, es muss ja während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein, sich meine Tante in einer Situation befand, in der ein Bild entstehen konnte, auf dem sie so weich, so vertrauensvoll und mit sich einverstanden wirkt wie auf keinem zweiten. In der Familie meiner Großeltern war es nicht üblich, einfach so Porträts aufzunehmen. Der Fotoapparat wurde aus der eichenen Wohnzimmerkredenz geholt, wenn das Zusammensein bei Festtagen dokumentiert werden sollte. Die Bilder, die dabei entstanden, haben den Familienverbund im Auge, nicht einen Einzelnen. Bisweilen sitzen, auffallend durch ihre noch steifere Körperhaltung, Personen mit dabei, von denen später niemand mehr wusste, um wen es sich da eigentlich handelte. Mutmaßlich um einen weit entfernten Verwandten, der zu irgendeinem runden Geburtstag aufgetaucht war und deshalb in das Bild gehörte, welches das Ereignis festhielt. Niemand kam je auf die Idee, meine Großmutter in ihrem Garten oder in der Küche zu fotografieren, obwohl sie den größten Teil des Tages mit Gärtnern und der Zubereitung von Mahlzeiten verbrachte. Selbst für Rosa, die Familienschönheit, wurde diese Konvention nicht durchbrochen. Die Porträtserien aus den Jahren 1942 bis 1944, die ich von meiner Mutter habe, entstanden, nachdem der ersehnte Prinz in ihr Leben getreten war. Ein Medizinstudent aus reichem Haus. Man glaubt den Schwarz-Weiß-Fotografien, dass es sich um eine große Liebe handelte, um romantische Hingerissenheit von beiden Seiten. Auf einem Bild wirft Rosa den Kopf in den Nacken und streckt die Arme zum Himmel. Auf einem anderen rennt sie mit selig lachendem Gesicht auf den Fotografen zu. Eine Porträtreihe zeigt sie im Schummerlicht einer Stehlampe im Sessel sitzend. Sie hält mit angewinkeltem Arm ein Buch, aus dem sie, wie ich von ihr weiß, dem Geliebten abends Gedichte vorlas. Man erkennt den zeittypischen Stil einer etwas exaltierten Schwärmerei. Ich erkenne darüber hinaus den Hang meiner Mutter zur Gefühlsübertreibung, die sich später in launische Theatralik verwandeln sollte. Auch das Foto, auf dessen Rückseite Für Martel steht, könnte einer Zeit glücklicher Verliebtheit entstammen, aber es gab im Leben meiner Tante nie einen Mann. Rosa bestand das Abitur mit exzellenten Noten. Es hätte ihr jedes Hochschulstudium erlaubt. Doch sie wusste längst, dass es für ihre Eltern, selbst für den immer nachgiebigen Vater, nicht in Frage kam, ihr ein Medizinstudium zu erlauben. Sie schreckten vor den Kosten einer langen akademischen Ausbildung zurück. Mindestens so stark jedoch, wenn nicht noch stärker, wirkte die soziale Beschränkung. Meine Großeltern waren kleinbürgerliche Provinzmenschen durch und durch. Eine Ärztin kam in ihrer Welt nicht vor. Sie hatten schlichtweg noch keine gesehen. Und selbst wenn sie sich eine Frau hätten ausmalen können, die am Krankenhausbett steht und Patienten den Puls fühlt, so war es ihnen doch unmöglich, ihre Tochter in den Kellerraum einer Universitätsklinik zu fantasieren, wo sie Leichenteile präpariert. Zum ersten Mal stand Rosa vor einer Tür, die sich mit keinem Mittel öffnen ließ, nicht mit monatelangem Betteln oder Schmeicheln. Zum ersten Mal erfuhr sie die Kränkung, dass die Wirklichkeit nicht mit ihren Träumen übereinstimmte. Aber zumindest durfte sie in die fränkische Stadt Würzburg gehen, wenn auch nicht an die dortige Universität. Sie besuchte die Würzburger Lehrerinnenausbildungsanstalt. Es waren die zwei schönsten Jahre im Leben meiner Mutter. Sie wohnte im Untermietzimmer einer Witwe, hungerte eine Woche für den Kauf ihres ersten Lippenstiftes, ging abends aus und lernte ihren Mediziner kennen. Den Luxus einer Ausbildung in einer anderen Stadt konnten oder wollten meine Großeltern nur einer Tochter finanzieren. Die Bildungspolitik des NS-Regimes kam ihnen dabei entgegen. Um den kriegsbedingten Lehrermangel zu kompensieren, senkte sie die Voraussetzungen für das Lehramt an Volksschulen. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Tante überhaupt so versessen darauf war, das Abitur zu machen wie meine Mutter. Ich weiß nur, dass Martels Bildungsweg in noch engeren Grenzen verlief. Und da es nun die Möglichkeit gab, auch ohne Abitur Lehrerin zu werden, verließ Martel das Lyzeum mit der mittleren Reife, blieb bei den Eltern wohnen und absolvierte in Kaiserslautern ihre Ausbildung. Sie war noch keine 20, als sie für den Schuldienst auf pfälzischen Dörfern eingesetzt wurde, sich an Freitagnachmittagen aufs Fahrrad setzte, um zu den Eltern nach Hause zu fahren, immer auf das Geräusch sich nähernder Tiefflieger lauschend, immer alarmiert, sich binnen Sekunden in einen Graben oder unter das Geäst von Bäumen zu werfen, um nicht entdeckt und beschossen zu werden. Wenn sie davon überhaupt erzählte, dann mit dem anschließenden Kommentar, andere hätten noch viel Schlimmeres erlebt. »Martel hat von uns dreien den schönsten Busen«, konstatierte meine Mutter gern. Ich zuckte nicht nur vor der Ungeniertheit der Aussage zurück, ich bemerkte auch das Gift, das sie enthielt. Denn stillschweigend gab sie zu verstehen, was nützt ein schöner Busen, wenn er nie von einem Mann bewundert und von niemandem je berührt wurde, außer vom Gynäkologen. War es so? Ich habe meine Tante nicht zu fragen gewagt. Ich weiß nur, sie hatte nie einen Verlobten, auch keinen Verehrer, zumindest keinen, den die Familie kennengelernt oder von dem sie auch nur gehört hätte. Einmal, ein einziges Mal, kam zwischen meiner Tante und mir eine Herzensangelegenheit zur Sprache, die sie betraf. An ihrem 80. Geburtstag unternahmen wir eine Tagestour ins Elsass. Sie besaß ihr Auto noch, benutzte es aber nur für kurze Fahrten zum Einkaufen. Ich sollte fahren. Allerdings bekam ich erst im letzten Moment zu verstehen, wohin eigentlich. Meiner Tante konkrete Wünsche zu entlocken, war ein kompliziertes Unterfangen, vergleichbar den Telefonaten, bei denen sie vor lauter Stöhnen vergaß, was sie eigentlich erzählen wollte. Schon Monate zuvor, nach ihrem Geburtstagswunsch befragt, erklärte sie zunächst, sie würde furchtbar gerne noch einmal München sehen. Als ich ihr einen Plan vorlegte, wie die Münchenreise so einfach und schonend wie möglich zu organisieren sei, fuhr sie mich an: »Willst du mich umbringen? Was soll ich denn in meinem Alter in München?« München wurde dann durch Speyer ersetzt. Ein Ausflug dorthin hätte sich an einem Tag bewältigen lassen und meiner Tante die Übernachtung erspart. 2 Wochen später hatte sie weder am Besuch von Speyer noch an dem einer anderen Stadt noch Interesse. Zuletzt schlug ich ihr eine Einladung in das Stuttgarter Restaurant von Vincent Klink vor, den sie von allen Chefköchen, die im Fernsehen auftraten, am liebsten mochte. Darauf ging sie erst gar nicht ein. Fest stand nur, dass sie ihren 80. nicht im Haus verbringen wollte, um telefonischen Gratulationen oder gar unangekündigten Besuchen aus dem Weg zu gehen. Noch am Abend vor ihrem Geburtstag erahnte ich lediglich, dass wir herumfahren und irgendwo zu Mittag essen würden. Immerhin saß sie am Geburtstagsmorgen in ihrem dunkelblauen Hosenanzug der gediegen eleganten Modemarke Bogner am Frühstückstisch, ein Kleidungsstück, das sie sehr liebte und, wie ich wusste, für besonders reisegeeignet hielt. Die Tour sollte also stattfinden. Wo sie denn nun hinführen sollte, fragte ich lieber nicht. Jede Ausübung von geringstem Druck hätte meine Tante als Unduldsamkeit meinerseits auslegen, ihr dies wiederum als Vorwand dienen können, die ganze Fahrt abzublasen, den Hosenanzug in den Schrank zu hängen, zu Hause zu hocken, nicht ans Telefon zu gehen oder die Tür zu öffnen, wenn es klingelte. Solche Anfälle von Dickköpfigkeit, mit denen sie sich selbst am meisten schadete, hatte ich schon öfter erlebt. Nachdem der Themenkomplex der Süßigkeitenesserei, diesmal angeregt durch eine kleine Geburtstagstorte, erledigt war, kam meine Tante plötzlich auf das Elsass zu sprechen. Allerdings so unverbindlich, als handele es sich um eine pazifische Insel, von deren Überflutungsgefahr sie in den Nachrichten gehört hatte. »Das Elsass ist nach der Zweiten Weltkrieg ins Hintertreffen gerade. Da gibt's keine Industrie und keine Infrastruktur. Das ist nur noch ein arm Randgebiet.« Wortlos setzten wir uns ins Auto. Ich fuhr den Hügel hinauf Richtung Autobahnauffahrt. Bevor ich den Blinker setzte, fragte ich sie, ob es überhaupt sinnvoll sei, für eine Fahrt ins Elsass die Autobahn zu nehmen. »Ajo, die Autobahn geht jo bis Frankreich. Ich kenn die Strecke grad auswendig. Mir fahre auf die A35 bis kurz vor Hagenau, dann ab und auf die Landstraße weiter.« »Dann könnten wir doch«, wandte ich ein, »auch nach Straßburg fahren. Von Hagenau aus seien es nur noch ein paar Kilometer.« »Wer hat denn gesagt, dass ich nach Straßburg will?« Ich hatte immer noch keine Ahnung, wo sie eigentlich hin wollte. Aber sie musste ein bestimmtes Ziel schon lange im Kopf gehabt und mit ihrem wochenlangen Hin und Her versucht haben, es zu vertuschen, letztlich auch vor sich selbst. Sie rechnete immer damit, ihr würde mit der größten Wahrscheinlichkeit weggenommen, woran sie am stärksten hing. Nach etwa 2,5 Stunden sollte ich in der Nähe eines stattlichen Gutshofes halten, den meine Tante von früheren Fahrten zu kennen schien. Er lag in einer sanft auslaufenden Senke, der Weg von der Straße zum Anwesen führte über ein Bachbett an einer stillgelegten Wassermühle vorbei. Das Mittagslicht des Frühsommertages ließ die Farben der grauen Dachschindeln und der roten Sonnenschirme auf einer Terrasse aufleuchten. Ein 1 Dutzend Pferde schüttelte auf einer eingezäunten Weide die sorgsam gestriegelten Mähnen, und es kam mir so vor, als klappe sich vor meinen Augen ein Bilderbuch auf, das Kindern die heile Landwelt anschaulich machen soll. Auf einem Schild standen in deutscher und französischer Sprache die Öffnungszeiten des Restaurants, das in dem Gutshof betrieben wurde. Ich ging davon aus, dass meine Tante ihn angesteuert hatte, um hier zu Mittag zu essen. Aber das wollte sie gar nicht. Sie wollte auch nicht hineingehen. Sie blieb auf der Hälfte des Weges stehen, streckte unvermittelt ihren Arm aus, deutete mit dem Zeigefinger auf die Fenster eines Seitengiebels und sagte: »In so einem Haus hätte ich gern gelebt. Das wäre mein Glück gewesen.« Ich konnte vor Schreck nicht reagieren. Die Direktheit, mit der meine Tante eine verpasste Existenz in einer Geste und zwei kurzen Sätzen zusammenfasste, hatte etwas bestürzend Gnadenloses, beinahe Brutales. Sie wandte den Blick nach allen Seiten, als wollte sie sich noch einmal davon überzeugen, dass der Ort ihrem Idealbild standhielt. Dann drehte sie sich um und ging zum Auto zurück. 20 oder 30 Kilometer weiter kehrten wir in einem Dorfgasthaus ein. Sie versank nicht, wie ich befürchtete, in dunkler Niedergeschlagenheit. Ihre Stimmung war eher die von versöhnlicher Wehmut. Immerhin, sagte sie sich vielleicht, verläuft mein 80. Geburtstag doch ausgesprochen akzeptabel. Ich werde in meinem schönsten Hosenanzug durchs Elsass gefahren und bestelle mir von der Speisekarte, worauf ich Appetit habe. Andere liegen mit 80 schon im Grab. Wie viele ehemalige Lehrer hatte meine Tante die Angewohnheit, sehr laut zu sprechen, als stünde sie immer noch vor einer Schulklasse, was ihr mitunter schroffes Auftreten ungünstig unterstrich. Als sie nach dem Essen das Besteck auf den Teller legte und bruchstückhaft das Leben schilderte, von dem sie annahm, es hätte ihr am meisten entsprochen, verstand ich sie zunächst kaum. So leise sprach sie. »Ke kleiner Bauernhof mit ein bisschen Acker dazu. Ossi, ich hätt gern a großer Hof gehabt, mit Kühe und einem Pferdegestüt und richtige Pferdepflescher.« Dass sie gern einen Hund gehabt hätte, besser 2 oder 3 Hunde, wusste ich. Von Kühen und Pferden war nie die Rede gewesen, erst recht nicht von professioneller Pferdezucht. »Ei, warum denn nicht?« Ihre Stimme schwoll an. »Die ganz Pfalz und das Elsass sind voll mit Pferdegestüt. Hast das nicht gesehen? Du hast in Berlin keine Ahnung, was für helle Schlebe das ist auf dem Land.« Ich unterdrückte den Widerspruch, der mir auf der Zunge lag. Ich fragte auch nicht, woher das Kapital für die Anschaffung eines solchen Gutes samt Tierbestand hätte kommen sollen. Träume unterliegen nicht den Gesetzen des Rationalen. Sie schob ihren Teller zur Seite, wie sie es in Restaurants immer machte, bevor sie ihre Handtasche öffnete, den Geldbeutel herausholte und vor sich hinlegte, um ihr zu signalisieren, sie wolle nun bezahlen und gehen. Aber sie hielt inne. »Mit Leut, wo all zusammen schaffe und um ein großer Tisch sitze und zusammen esse. Das hätte ich mir vorstellen können.« Mir fielen die Fernsehserien ein, die meine Tante gern anschaute und die auf alten, von einer Familiensippe und ihren Angestellten bewirtschafteten Gutshöfen spielten. Ich war jedoch nie darauf gekommen, dass Tante Martel in diesen Serien ihre vergrabenen Wünsche und sich in der Rolle einer Gutsherrin wiedererkannte. Selbst in ihren Sehnsuchtswelten nahmen die beiden Schwestern den größtmöglichen Abstand zueinander ein. Rosa fantasierte sich buchstäblich von ihrer Kindheit an in die gehobene Sphäre der Professoren und Adelstitel, vor allem letzterer. Sie wusste alles über sämtliche europäische Königshäuser und konnte sich am märchenhaften Aufstieg der deutschen Bürgerstochter Silvia Sommerlatt berauschen, die bei der Münchner Olympiade 1972 den schwedischen Kronprinzen Karl Gustav kennengelernt hatte, von ihm geheiratet und Königin von Schweden geworden war. Sie blieb, wie meine Mutter behauptete, auch ohne Lifting eine perfekte Schönheit. Martel sehnte sich nie danach, in die oberen Ränge der Gesellschaft zu gelangen. Ihr unerfüllter Lebenstraum, von dem sich mir an diesem Tag ein Zipfel enthüllte, spielte sich nicht im Ambiente der feinen Sitten und eleganten Garderoben ab. Er führte in die bäuerliche Welt, der ihre Eltern entstammten. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff, dass sich im Hintergrund des Traums eine männliche Gestalt verbarg. »So großer, gepflegter Hof hätte mir gern gehabt«, sagte sie. Ich zuckte kurz zusammen. Wer sollte die andere Hälfte dieses »Wir« sein? Und wann sollte das »Wir« in der Biografie meiner Tante eine Rolle gespielt haben? Dass sie in den 60er oder 70er Jahren oder womöglich noch später in Versuchung gewesen sein könnte, ihr Lehrerinnendasein durch ein Gutshofdasein zu ersetzen, war ausgeschlossen. In dieser Zeit kannte ich sie bereits. und ich kannte ihre längst unrevidierbare Rolle, die der kinderlosen Junggesellin, die mit den Eltern in einem Haus wohnt, in den Sommerferien ihre Auslandsreisen unternimmt und darüber hinaus ihren Schwestern und deren Familien als Gesellschafterin, Kummerkasten und Putzfrau dient. Der Mann in der Kulisse des Bauernhoftraumes musste einer früheren Zeit angehören. Ich beugte meinen Kopf zu ihr, um sie zu verstehen. »Der Stefan war jo vom Land«, flüsterte sie. Ich kannte meine Tante mittlerweile seit fast 5 Jahrzehnten. Ich hatte viele Ferien bei ihr verbracht und alle Gespräche zusammengezählt, ein paar tausend Stunden mit ihr telefoniert. Ich hatte ihr von meinem Studium und meinen Wohngemeinschaften, von den Kurven meiner beruflichen Laufbahn, von Einladungen in Literaturjurys, von Kritiken und Zeitungsreportagen erzählt, an denen ich schrieb, sie mir von Reparaturen am Haus, ihren Reisen und von den Büchern, die sie gerade las. Einen Stefan hatte sie niemals erwähnt, nicht einmal in einer unwillkürlichen Nebenbemerkung. Mir war er ja verwandt, aber weit weg verwandt. Der Stefan war der Enkel von meiner Großtante. Also ein Cousin zweiten Grades, den Martel seit ihrer Kindheit gekannt haben musste. Ursi, das war eine heimliche Schwärmerei. Mir war ja noch keine erwachsene Leut. Ich fragte nicht weiter. Wenn sich meine Tante gedrängt fühlte, erzählte sie erst recht nicht. Dann hatte Krieg angefangen. Als ich de Stefan das letzte Mal gesehen hab, da war er schon in Uniform. Ich rechnete im Kopf nach. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war Martel 14. Sie konnte nicht älter als 16 gewesen sein, als der Großcousin eingezogen wurde und sich verabschiedete. Vermutlich war er nach Kaiserslautern gefahren, um Martel unter dem Vorwand, ihrer Familie Adieu zu sagen, noch einmal zu sehen. Ich behielt meine Spekulationen für mich. Vielleicht dichtete ich Martel eine filmreife Romanze an, weil mir das Bild vom scheuen, verschwörerischen Abschiedsblick gut gefiel. Nach einer Weile sagte sie, mir wollte aufeinander warte, bis der Krieg vorbei ist und zusammen einen Hof aufbaue. Aber der Stefan ist in Stalingrad geblieben. Sie drehte sich von mir weg zu der Stuhlseite, an der ihre Handtasche hing, und stellte sie resolut auf den Tisch. So war das, und mir gehe jetzt an die Frischluft. Ich erinnerte mich, den Namen Stefan gehört zu haben, wenn meine Großeltern die gefallenen Soldaten ihrer Verwandtschaftszweige aufzählten. Martel saß immer dabei, aber nicht die kleinste Nuance hatte erkennen lassen, dass es in der Liste jemanden gab, dessen Verlust für sie schwerer wog. So wenig wie ihre Zuneigung hatte ihre Trauer je Mitwisser gefunden. Selbst Martels Tragödien reichten an die von Rosa nicht heran, und deren Liebe zum reichen Medizinstudenten sorgte für einige.